Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und zur Beteiligung an diesem Projekt gehen Sie zu LibriVox.org. Gelesen von J.C. Guan. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Aus der Harzreise, 1824. Prolog. Schwarze Röcke, seine Strümpfe, weiße, höfliche Manschetten, samte Reden am Brassieren, ach, wenn sie nur Herzen hätten. Herzen in der Brust und Liebe, warme Liebe in dem Herzen, ach, mich tötet ihr Gesinge von Ehrlohnen, Liebeschmerzen. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließet und die freien Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen. Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen. Liebet wohl, ihr glatten Seele, glatte Herren, glatte Frauen. Auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen. Bergidylle 1. Auf dem Berge steht die Hütte, wo der alte Bergmann wohnt. Dort rauscht die grüne Tanne, und er glänzt der goldene Mond. In der Hütte steht ein Lehnstuhl, ausgeschnitzelt wunderlich. Der darauf sitzt, der ist glücklich, und der Glückliche bin ich. Auf dem Schemel sitzt die Kleine, stützt den Arm auf meinem Schoß. Äuglein wie zwei blaue Sterne, Mundlein wie die Purpurrose. Und die lieben blauen Sterne schaun mich an so himmelgroß, und sie leckt den Lilienfinger schalkhaft auf die Purpurrose. Nein, es zieht uns nicht die Mutter, denn sie spinnt mit großem Fleiß, und der Vater spielt die Zither, und er singt die alte Weiß. Und die Kleine flüstert leiser, leise, mit gedämpftem Laut, manches wichtige Geheimnis hat sie mir schon anvertraut. Aber seit die Mühe tot ist, können wir ja nicht mehr gehen nach dem Schützenhof zu Goslar, dorten ist er gar zu schön. Hier dagegen ist es einsam, auf der kalten Bergeschau, und des Winters sind wir gänzlich wie begraben in dem Schnee. Und ich bin ein banges Mädchen, und ich fürcht mich wie ein Kind vor den bösen Bergesgeistern, die des Nachts geschäftig sind. Plötzlich schweigt die liebe Kleine, wie vom eigenen Wort erschreckt, und sie hat mit beiden Händchen ihre Äugelein bedeckt. Lauter rauscht die Tanne draußen, und das Spinnrad schnürt und brummt, und die Zither klingt dazwischen, und die alte Weise summt. Fürcht dich nicht, du liebes Kindchen, vor den bösen Geistermacht. Tag und Nacht, du liebes Kindchen, halt den Englein bei dir wacht. Bergidylle 2. Tannenbaum mit grünen Fingern pocht ans niedere Fensterlein, und der Mond, der stille lauschte, wirft sein goldenes Licht herein. Vater, Mutter schnarchen leise in dem nähen Schlafgemacht, doch wir beide selig schwatzen, halten uns einander wach. Dass du gar zu oft gebetet, das zu glauben wird mir schwer. Jenes Zucken deiner Lippen kommt wohl nicht von Beten her. Jenes böse, kalte Zucken, das erschreckt mich jedesmal, doch die dunkle Angst beschwichtigt deine Augen fromme Strahl. Auch bezweifle ich, dass du glaubest, was so rechter Glauben heißt. Glaubst wohl nicht an Gott den Vater, an den Sohn und Heiligen Geist. Ach, mein Kindchen, schon als Narbe, als ich saß auf Mutters Schoß, glaubte ich an Gott den Vater, der da waltet gut und groß, der die schöne Erd erschaffen und die schönen Menschen drauf, der den Sonnen, Monden, Sternen vorgezeichnet ihren Lauf. Als es größer würde, Kindchen, noch viel mehr begriff ich schon. Ich begriff und war vernünftig, und ich glaub auch an den Sohn, an den lieben Sohn, der liebend uns die Liebe offenbart und zum Lohne, wie gebräulich, von dem Volk gekreuzigt ward. Jetzo, da ich ausgewaschen, viel gelesen, viel gereist, schwillt mein Herz und ganz von Herzen glaub ich an den Heiligen Geist. Dieser tat die größten Wunder, und viel größere tut er noch. Er zerbracht die Zwingherrnburgen und zerbracht des Knechtes Joch. Alte Todeswunden heilt er und erneut das alte Recht. Alle Menschen, gleichgeboren, sind ein adliges Geschlecht. Er verscheut die bösen Nebel und das dunkle Hirngespinst, das uns lieb und Lust verleidet, Tag und Nacht uns angegrinst. Tausend Ritter, wohlgewappnet, hat der Heilige Geist erwählt, seinen Willen zu erfüllen, und er hat sie Mut beseelt. Ihre treuen Schwerter blitzen, ihre guten Banner wehen. Ei, du möchtest wohl, mein Kindchen, solche stolze Ritter sehen. Nun, so schau mich an, mein Kindchen, schau mich an und küsse dreist, denn ich selber bin ein solcher Ritter von dem Heiligen Geist. Bergidylle 3. Still versteckt der Mond sich draußen hinterm grünen Tannenbaum, und im Zimmer unserer Lampe flackert matt und leuchtet kaum. Aber meine blauen Sterne strahlen auf im hellen Licht, und es glüht die Purpurrose, und das liebe Mädchen spricht. Kleines Volkchen, Wichtelmännchen, stehlen unser Brot und Speck. Abends liegt es noch im Kasten, und des Morgens ist es weg. Kleines Völkchen, unsere Sahne, nascht es von der Milch und lässt unbedeckt die Schüssel stehen, und die Katze säuft den Rest. Und die Katz ist eine Hexe, denn sie schleicht bei Nacht und Sturm drüben nach dem Geisterberge, nach dem altverfallenen Turm. Dort hat einst ein Schloss gestanden, voller Lust und Waffenglanz. Blanke Ritter, Frauen und Knappen schwangen sich im Fackeltanz. Da verwünschte Schloss und Leute eine böse Säuberin. Nur die Trümmer bleiben stehen und die Eulen nisten drin. Doch die selge Murmel sagte, wenn man spricht das rechte Wort, nächtlich zu der rechten Stunde, drüben an dem rechten Ort. So verwandeln sich die Trümmer wieder in ein helles Schloss, und es tanzen wieder lustig Ritter, Frauen und Knappentroß. und wer jenes Wort gesprochen, dem gehören Schloss und Leut, Pauken und Trompeten huldgen seiner jungen Herrlichkeit. Also blühen Märchenbilder aus des Mundes Roselein, und die Augen gießen drüber ihren blauen Sterneschein. Ihre goldenen Haare wickelt mir die Kleine um die Hand, gibt den Fingern hübsche Namen, lacht und küsst und schweigt am End. Und im stillen Zimmer alles blickt mich an so wohlvertraut. Tisch und Schrank, mir ist, als hätt ich sie schon früher mal geschaut. Freundlich ernsthaft schwatzt die Wanduhr, und die Zither, hörbar kaum, fängt von selber an zu klingen, und ich sitze wie im Traum. Jetzo ist die rechte Stunde, und es ist der rechte Ort. Ja, ich glaube, von dem Lippen gleitet mir das rechte Wort. Siehst du, Kindchen, wie schon dämmert und erbebt die Mitternacht. Bach und Tannen brausen läuter, und der alte Berg erwacht. Zitherklang und Zwergenlieder tönen aus des Berges Spalt, und es spricht wie ein toller Frühling draus hervor ein Blumenwald. Blumen, kühne Wunderblumen, Blätter breit und fabelhaft, duftig, bunt und hastig regsam, wie gedrängt von Leidenschaft. Rosen, wild wie rote Flammen, sprühen aus dem Gewühl hervor, Lilien wie kristalline Pfeiler schießen himmelhoch empor. Und die Sterne, groß wie Sonnen, schauen herab mit Sehnsuchtglut. In der Lilien Riesenkelche strömet ihre Strahlenflut. Doch wir selber, süßes Kindchen, sind verwandtet noch viel mehr. Falke Glanz und Gold und Seide schimmern lustig um uns her. Du würdest zur Prinzessin, diese Hütte war zum Schloss, und da jubelnd und da tanzen Ritter, Frauen und Knabenroß. Aber ich hab erwoben dich und alles, Schloss und Leut, Pauken und Trompeten huldgen meiner jungen Herrlichkeit. Der Hirtenknabe. König ist der Hirtenknabe, grüner Hügel ist sein Thron, über seinem Haupt die Sonne ist die große goldene Kron. Ihm zu Füßen liegen Schafe, weiche Schmeichler rot bekreuzt, Kavaliere sind die Kälber, und sie wandeln stolz gespreizt. Hofschauspieler sind die Böcklein und die Vögel und die Kühe, mit dem Flöten, mit dem Glöcklein sind die Kammermusici. Und das klingt und singt so lieblich, und so lieblich rauschen drein Wasserfall und Tannenbäume, und der König schlummert ein. Unterdessen muß regieren der Minister, jener Hund, dessen knurriges Gebelle Winde hallet in der Rund. Schläfrig lallt der junge König, das Regieren ist so schwer. Ach, ich wollt, dass ich zu Hause schon bei meiner Königin wär. In den Armen meiner Königin ruht mein Königshaupt so weich, und in ihrem schönen Augen liegt mein unermesslich Reich. Auf dem Brocken. Heller wird es schon im Osten durch der Sonne kleines Glimmen. Weit und breit die Bergesgipfel in dem Nebelmeere schwimmen. hätt ich 7 Meilen Stiefel, lief ich mit der Hast des Windes über jene Bergesgipfel nach dem Haus des lieben Kindes. Von dem Bettchen, wo sie schlummert, zög ich leise die Gardinen, leise küßt ich ihre Stirne, leise ihres Munds Rubinen. Und noch leiser wollt ich flüstern in die kleinen Lilienohren: Denk im Traum, dass wir uns lieben und dass wir uns nie verloren. Die Ilse. Ich bin die Prinzessin Ilse und wohne im Ilsestein. Komm mit nach meinem Schlosse, wir wollen selig sein. Dein Haupt will ich benetzen mit meiner klaren Well. Du sollst deine Schmerzen vergessen, du sorgenkranke Gesell. In meiner weißen Armen, an meiner weißen Brust, da sollst du liegen und träumen von alter Märchenlust. Ich will dich küssen und herzen, wie ich geherzt und geküsst den lieben Kaiser Heinrich, der nun gestorben ist. Es bleiben tot die Toten, und nur der Lebendige lebt. Und ich bin schön und blühend, mein lachendes Herz bebt. Komm in mein Schloss herunter, in mein kristallnes Schloss. Dort tanzen Fräulein und Ritter, es jubelt der Nabentroß. Es rauschen die seidenen Schleppen, es klirren die Eisensporen, die Zwerge trompeten und pauken und fiedeln und blasen das Horn. Doch dich soll mein Arm umschlingen, wie er Kaiser Heinrich umschlang. Ich hielt ihm zu die Ohren, wenn die Trompet erklang. Ende von Aus der Hochzeitsreise 1824.